Schwester Lied für eine Ratte, die einst von uns ging, doch niemand weiß wohin. Finkelrochen, das ist für dich. Es gab mal jemand, der hatte einen Platz in meinem Herzen, doch denk ich nun an ihn, erfüllt es mich mit Schmerzen. Kein letztes Wort, du hast nicht mal den Abschiedsbrief hinterlassen. Oh, Finkelrochen, ich kann es immer noch nicht fassen. Wir wollen nun Abschied nehmen. Siehst du von dort, wo du jetzt bist, unsere Abschiedstränen? Bist du jetzt im Himmel oder wiedergeboren als Kuh? Ja, immer wenn ich Kühe sehe, frage ich sie, bist das du? Du warst nicht eingebildet und hast alles geteilt. Und du warst vom Haschischrauch ins Zimmer öfter verpeilt. Packte dich vielleicht der Ruf der Freiheit? Ja, wo bist du hingegangen? Und wie weit? Verhungert, weil der Morbo dir dein Fressen stahl, oder fraß er dich etwa selbst als ein Abendmahl? Tust du immer noch irgendwo in die Ecke scheißen, oder versuchst du mit zwei Mäusen die Weltherrschaft an dich zu reißen?